Der Auftritt der Seehunde aus dem koreanischen Ostmeer im Delfinarium Rungna in Pyongyang bereitet den Zuschauern eine große Freude. Die Dresseure zähmten im Delfinarium die Seehunde aus dem koreanischen Ostmeer und brachten ihnen die Fähigkeiten bei. Beim ersten Auftritt im April des Vorjahres konnten sich die Seehunde vor Zuschauern nur verbeugen und den Händedruck geben, aber nach einem Jahr zeigen sie jetzt verschiedene Bewegungen. Sie sind etwa 1,5 Meter lang und wiegen ca. 60 Kilogramm.